Ja, willkommen bei Cabanossi-Cast Namo, dem super Podcast über alles, was mit Cabanossi zu tun hat. Und wir sind immer noch Roger, Henning, Tim und Henrik. Und heute reden wir über verschiedene kleine Dinge, zum Beispiel über das neue Magazin 2000 Plus, Kosmos, Erde, Mensch. Also ich hatte ja letztes Mal schon die Empfehlung ausgesprochen, dieses Magazin sich nicht zu kaufen, sondern uns kaufen zu lassen. Und das habe ich auch wieder getan. Das habt ihr gut gemacht, liebe Hörer. Ja, ihr habt es gut getan, es nicht zu kaufen, aber ich habe es gekauft. Und es stehen wieder interessante Dinge drin, nämlich einmal gibt es eine große Vorschau, was uns 2011 erwartet. Mhm. Da werde ich gleich noch was drauf eingehen. Und dann gibt es jetzt auch ein neues energetisiertes Wasser. Und das wird hier sogar gefeiert als ein Paradigmawechsel in der Wasservitalisationsforschung. Okay, ich wusste gar nicht, dass das so eine große Forschungszweig ist. Diamantwasser AD, oder? Naja, auch dieses DNA-Wasser, was wir ja mal hatten, wo man immer Durchfall von kriegt. Ja. Das war doch Diamantwasser, oder? Das war Diamantwasser. Ja, ja, genau. Das ist jetzt nicht mehr en vogue. Endlich kein Durchfall mehr. Also na, ich hoffe mal nicht zu früh, vielleicht kriegt man davon ja noch was Schlimmeres, irgendwie ein Magendurchbruch oder so. Tod. Und jetzt möchte ich aber erst kurz für alle Leute, die letztes Mal vielleicht noch vor Weihnachten nicht genug Geld hatten, haben jetzt vielleicht ein bisschen was unterm Baum liegen gehabt und wissen jetzt nicht, wohin damit. Die Bronzeplatte ist immer noch da. Also Entwarnung. Ja, wer möchte, kann eine Original-Bronzeplatte aus dem Krasdorf-Piktogramm 1991 Hildesheim kaufen, denn die Silber- und Goldplatte sind bereits verkauft. Also erster und zweiter Platz. Immer noch bereits. Richtig, immer noch bereits verkauft. Und das Magazin 2000 Plus hatte darüber berichtet, steht immer noch dort. Und der Preis ist immer noch 30.000 Euro. Hat sich nichts verändert. Und ja, ich hoffe, endlich kauft es einer weg, damit die auch die Holzplatte verkaufen und die Strohplatte. Ja. Oh, Mist. Ich weiß nicht, wie das mit der Werterhaltung davon ist oder ob das eine Wertsteigerung hat, das Ding. Das würde ich da überlegen, mir das zu kaufen. Also ich denke schon, das ist eines der wichtigsten Sachen, die man so kaufen könnte von Geld, wenn man es denn hätte. Ja, also ich weiß nicht, erst eher ein Auto oder die Platte? Kommt drauf an. Kannst du mit einem Auto Glück kaufen? Die Frage ist doch eher, kann ich mit Engelgeld ein Auto kaufen? Das ist auch eine wichtige Frage. Kannst du mit einem Auto auch durch die Gegend fliegen, wie mit dieser Platte vielleicht? Also ich weiß nicht, was man mit der Platte alles machen kann, aber ich bin dafür, dass man das kauft. Also wenn einer unserer Hörer 30.000 Euro hat, bitte schnell kaufen. Ja. Diese Platte wird, aber ihr könnt sie auch kaufen und uns schenken. Also wenn das einer macht, wir würden es annehmen, aber ich glaube, wir würden sagen, du Idiot. Ja. Hättest uns mal das Geld direkt gegeben. Ja, wenn wir sie dann für 40.000 weiterverkaufen. Richtig. Das ist gut. Dann wird er sich in den Arsch speisen. Und zu dem Thema kann man auch direkt sagen, dass nächsten Monat kommt ein Spezial raus vom Magazin 2000 mit dem Thema UFO und Kornkreise. Also für alle Interessierten vielleicht mal reinschauen. Das Magazin 2000 Plus kann man überraschenderweise ziemlich oft am Kiosk finden. Ja. Also das scheint sich ganz gut zu verkaufen. Besser als weil wir so viel Werbung machen wahrscheinlich. Ja. Wir sind zwar gekauft von der Pharma-Lobby, aber Magazin 2000 Plus. Lobby. Cabanossi-Lobby, aber Magazin 2000 Plus zahlt auch ganz gut. Ja. Also ich hoffe, dass sie uns in Zukunft Rezensionsexemplare schicken. Und ich hoffe, dass wir bis Mitte des Jahres mindestens jeder 1000 Mal das Wort Cabanossi gesagt haben. Das könnte passieren. Ich glaube, da verlieren wir echt Hörer durch. Ja. Ich glaube, es ist Schluss mit dem Cabanossi. Ein für alle Mal. Also einmal ist ein im aktuellen Magazin ist ein riesiger Artikel über Religionsgeschichte drin und dass alle Religionen miteinander verwandt sind. Und der ist von dem Autor von dem Buch Theoretische Theologie. Ja. Theorologie. Also im Gegensatz zu der praktischen Theologie, wenn man zum Beispiel beweist, dass es Gott wirklich gibt und dann ist er auch da, ist das halt die theoretische Theologie, da denkt man nur so theoretisch drüber nach. Ja. Und da gibt es dann wieder auch andere interessante Bücher im selben Gebiet, nämlich zum Beispiel hat Karim von Arimathea das Buch geschrieben, 144.000, der Schlüssel zur Erkenntnis. Und das Buch hat aber nicht er selbst also richtig herausgebracht, sondern Herausgeber ist Sri Toloa Biasmaya. Und er hat das nur von seinem Onkel geerbt. Keine Ahnung. Cool. Was da genau abgelaufen ist. ist wahrscheinlich der Versuch, wenn man eine unerwartete Erbschaft hat, aber dann freut man sich erst und dann so, oh Mist, das sind gar nicht 100.000 Euro. Ja, nur so ein blödes Manuskript. Vielleicht kann ich damit ja 3.000 Euro machen. Ja. Ich glaube, Thilo Sarrazin hat sein Buch auch noch geerbt von seinem Onkel. Genau. Von seinem Onkel Ulf Sarrazin. Mein erster Neffe kriegt die 10 Morgen Land. Richtig. Mein zweiter kriegt mein Vermögen von 10 Millionen Euro. Mein dritter kriegt das Buch. Was der Arme. Dann sind ständig in diesem aktuellen Magazin 2000 Plus so kleine Voraussicht auf das Jahr 2011 drin. Und da stehen interessante Sachen. Zum Beispiel der Betrug mit der Erderwärmung in Amerika. Weil Erderwärmung, wissen wir ja, gibt's nicht. Da hat der emeritierte US-Physikprofessor Harold Lewis gesagt, auch die Bundestroller, eine Frau, Dr. Rea Natt, hat es noch nicht kapiert. Also wenn einer unserer Leser dieses Zitat im Original kennt, würde mich sehr interessieren, was auf Englisch Bundestroller heißt. Ja. Und was die investigativen Journalisten vom Magazin 2000 Plus festgestellt haben, ist, dass Deutschland immer noch im Krieg ist mit den Besatzungsmächten, weil es wurde niemals ein Friedensvertrag geschlossen. Das ist ja erstaunlich, das hat man ja noch nicht gewusst. Nee, also wir müssen jetzt ständig aufpassen, dass wir nicht angegriffen. Das ginge, ohne dass die ein Gesetz brächen, weil wenn es einen Vertrag gibt, wo es drinsteht, dann dürften die das nicht. Fun Fact, ich habe gerade vor ein, zwei Wochen oder so geträumt, dass eine Invasion hier in Deutschland war, dass ich durch laute Knalle aus der Turnhalle gelaufen bin und dann war der Himmel voll von Fallschirmjägern und dann hatte ich ganz doll Angst und das war schrecklich, aber als ich aufgewacht bin, ist mir aufgefallen, wahrscheinlich würde das heutzutage keiner mehr machen, so eine komische Invasion wie in Red Dawn. Wahrscheinlich. Ja. Also es gibt auch einen großen Prognoseartikel, wo Monat für Monat praktisch prognostiziert wird. Also wir können den jetzt natürlich nicht komplett hier darstellen, weil man muss ja auch jemand das Magazin noch kaufen. Ja, das ist ja nur das Preview. Wir machen ja eine kostenlose Werbung hier. Richtig, also wir machen eigentlich gute Werbung. Aber es sind trotzdem ein paar Details, kann man ja schon nennen vielleicht. Ja. Ich kann schon mal den Knaller fallen lassen. Unsere Welt, wie wir sie kennen, wird zerfallen. Gut. Und das Ganze, also es wird jetzt gesagt, grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel manchen Leuten geht es einfach nicht gut, weil Josef Ackermann zum Beispiel, der wird wenig Freude am Saturn haben, der seinem Neptun einen verlustreichen Besuch abstattet und der zieht sich dann über Monate hin. Also das ist natürlich klar. Ich habe auch wenig Freude an meinem Saturn, muss ich sagen. Ja, der hat irgendwie eine ganz komische DVD-Auswahl hier. Ja. Ja. Aber jetzt MP3, 5 Euro pro Album. Ach, zum Glück nicht pro MP3. Nee. Und überhaupt nicht nervige neue Werbung im Fernsehen. Und wem es auch schlecht geht, ist Angela Merkel, denn die hat über viele Monate hinweg den Saturn auf Merkur. Ich habe auch Planet auf anderem Planet. Das ist halt so die Sprache in der Szene. Ja. Hoho. Aber so ist der ganze Artikel. Und der Jupiter, der in 2010 alles immer wieder noch einmal gerettet hat, macht sich nun auf und davon. Der ist demnächst nicht mehr da. Mhm. Okay, können wir vielleicht mal irgendwann aufhören mit den blöden Planeten abschaffen? Das macht mich immer ganz kirre. Dauernd neue Planeten. Immer neue Sprüche lernen. Jeden Abend, Abend? Planet, jetzt kommt demnächst noch Nibiru. Da muss man auch noch ein neues N einfügen irgendwo. Und es gibt, wenn es ja Ceres noch gegeben hätte, die ja zumindest für ein paar hundert Jahre oder sowas als Planet galt, mal zwischendurch, dann könnte man auch einen Satz mit Cabanossi bilden. Hey, du hast schon gegen unsere Regel verstoßen. Du bist raus. Die erste Regel. Beefy Roll ist das neue Cabanossi. Cabanossi im Brötchen. Karata. Und die Prognosen sind so, dass sie sagen, es kann nicht exakt prognostiziert werden und dann die Prognosen sind ziemlich exakt, die sie machen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Zum Beispiel, also grundsätzlich wird halt unser Geldsystem zusammenbrechen und sowas. Und zum Beispiel sagen sie, vom 20. bis 23.2. wird die Staatsverschuldung das Hauptthema sein. Der 25.2. könnte man vielleicht als Weltkonkurstag bezeichnen. Okay. Aber der 6.2. ist ein guter Tag zum Heiraten und zum Geld in Sicherheit bringen. Das kann man bestimmt auch gut kombinieren. Ja. Was heißt denn Geld in Sicherheit bringen? In Engel tauschen. Achso, das ist das Einzige, was man machen kann, so ziemlich, weil man kann das ja eigentlich nur sich irgendwas Gutes davon kaufen, wenn es dann nichts mehr wert ist. Ja, Bronzeplatten kann man sich kaufen. Genau. Ja. Ah, stimmt. Wertanlage. Dumme Frage, ich hätte mal aufgepasst. Und im März gibt es kein Zurück mehr, wird gesagt. Die erste Woche sei zwar noch relativ gut für Verträge aller Art, aber die Menschen hätten immer mehr Angst. Mhm. Ah, und irgendwie, wenn die Leute zu sehr Angst haben, gibt es halt keine Verträge mehr. Genau, genau. Also die Währung eiern herum ab April. Hey, nach dem Weltkonkurs, was? Ja, zwei Monate danach. Ich verstehe dieses Wirtschaftsdeutsch nicht. Ich auch nicht. Und der Jupiter hilft dann im Mai allen, die vom Konkurs bedroht sind und rettet sie noch ein letztes Mal. Ich dachte, der ist weg. Ja, der hat sich doch verabschiedet. Der geht halt im Laufe des Jahres. Ach so. Also im Mai ist er noch ein bisschen da. Aber dann stürzt sich der Saturn auf den Euro. Oh. Das macht der Saturn hier aber genauso, auch wenn er doof ist. Er stürzt sich ganz doll auf meine Euros. Genau. Ja. Jetzt muss ich noch kurz dazwischen schieben, dass wir hatten ja eben das, oder was heißt eben, letzte Folge, das Thema, dass alle Astrologie falsch ist. Ja. Und die haben sogar eine noch richtigere Astrologie als die, die wir schon korrigiert hatten. Nämlich, derjenige, der es gemacht hat, hat noch einen Planeten entdeckt, nämlich den Planeten Admetos. Und er hat auch das Zeichen dafür entwickelt. Oh. Also mit entwickelt meine ich, glaube ich, gemalt. Und dieses Zeichen ist ein hypothetischer Planet und gehört zu den 8 Transneptunern. Admetos ist ein von Friedrich Siegrün benannter hypothetischer Planet jenseits der Neptunbahn, den er mit der von Alfred Witte entwickelten methodenkritischen Technik Symmetrie, Halbsummen, Planetenbilder am 19. August 1927, 2.30 Uhr mitteleuropäische Zeit, Hamburg astrologisch gefunden hatte. Aber der konnte bisher nicht astronomisch nachgewiesen werden. Ja. Okay. Ich finde meine Planeten immer mit der Methode Alkohol. Ich finde dann höchstens mal einen Mars, aber mehr nicht. Um 2 Uhr nachts. Also sehr, sehr interessant. Also es wird dieser Planet mit einbezogen. Der wird aber nicht Planet genannt, sondern Wirkpunkt. Mhm. Das ist so wie beim Jujutsu. Mhm. Ja. Und ja, also wie gesagt, der Saturn stürzt sich auf den Euro und Anfang Juni scheint es dann eine Hoffnung zu geben, doch das funktioniert auch nicht. Das Gold steigt wieder, also irgendwie steigt immer das Gold. Ich glaube, die wollen irgendwie, dass man Gold kauft oder sowas. Die Goldlobby gibt das ja auch raus. Ja, das genau, Magazin. Die Goldlobby. Und im August, das Gold ist sehr hoch. Alles andere eiert herum, nach wie vor. Ja, genau. Aber Gold ist hoch. Sonst sagen sie auch immer. Man sollte aufpassen, dass man seinen Keller gut genug abgedichtet hat, nicht, dass da wieder alles voll Gold steht. Ja. Der August wird auch abgeschlossen mit Ende August beginnt sich der Volkszorn auf den Straßen zu manifestieren. Da steigt dann übrigens auch nochmal das Gold. Richtig. Der Volkszorn. Dann im September gibt es 2 Totentage. Wer die genauen Daten wissen will, muss sich das Magazin kaufen. Okay. Und den Oktober muss ich komplett vorlesen. Dieser Monat ist nicht mit gewöhnlichen Maßstäben zu messen. Der November aber wieder. Also dann merkt man, dass das alles nicht funktioniert und alles bricht zusammen. Okay. Und die meisten Menschen reagieren wie das Kaninchen vor der Schlange, geschockt, entsetzt. Geschockt, entsetzt. Und dann gefressen. Ja. Alles steht still. Alles steht still. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in USA und China und überall. Das sind ja schon sehr gewagte Aussagen. Richtig. Ziemlich konkret. Ja, alles schlecht. Und es gibt am Ende noch eine Aussage über 2012, nämlich dann kommt 2012. Das Jahr, in dem die neue Welt beginnt. Eine Welt, die es noch nie zuvor gab und die wir uns ganz bestimmt heute noch nicht vorstellen können. Also heißt das mit anderen Worten, wir müssen nicht so einen bescheuerten Artikel nächstes Jahr erwarten. Die können wir uns nicht vorstellen, außer ein paar Seiten später. Das Problem ist, dass halt dadurch, dass dass so viel passiert, das haben sie auch schon geschrieben, weil so viel passiert in der Zeit, verändert sich praktisch dynamisch die Zukunft, die prognostizierte Zukunft. Das heißt, wenn jetzt was nicht stimmt, dann ist das schon richtig trotzdem. Ja. Ja. Das muss man dynamisch anpassen. Also coole Idee. Ja. Also könnten die zur Not noch sagen, es ist ja alles nicht eingetreten, deswegen tritt das erst jetzt ein und 2012 findet erst 2013 statt. Ja. Also es kann auch sein, dass Sachen mal einen Monat früher oder später passieren, das haben sie gesagt. Okay, ja, das ist ja noch nicht also so auch eine Sachen, große Abweichung. Also auch Sachen, die auf den Tag genau vorhergesagt sind. Aber insgesamt passiert das schon so, also das ist klar. Und ja, es gibt ein paar Sachen da drin, die auch sehr interessant sind, das kann man jetzt leider nicht zeigen. Wir machen ja Radio und kein Video. Zum Beispiel ein Artikel, Heil dem Messias, der Erlöser am Ende der Zeiten. Und es ist ein Bild von Barack Obama, der vor einer Weltkugel steht und leuchtet. Richtig. Ist er jetzt Messias? Letztens war er doch noch irgendwie ein böser Ägypter. Ja, er ist irgendwie der Messias, aber irgendwie islamischer Messias oder so. Der ist doch auch Echsenmensch, oder? Ex-Mensch ist er wahrscheinlich auch. Und vor allem kein Amerikaner. Also, das soll man sein Geburtszertifikat zeigen, ja, die Urkunde. Das war Kanadier am Ende. Oh ja. Gott. Aus dem schrecklichsten Land der Welt. Nein. Gleichzeitig interessant und langweilig. Aber. Ja, also das Layout ist zum Teil sehr, sehr interessant. Zum Beispiel gibt es über WikiLeaks eine grobe Mutmaßung, ob der Julian Assange selbst Teil der Weltverschwörung ist oder ob er tatsächlich die Weltverschwörung zerbrechen will. Mhm. Und das Layout ist aber so gemacht, dass erst kommt die Seite mit WikiLeaks, dann blättert man um, dann kommen zwei Seiten mit geheimnisvolles Objekt bewegt sich weiter in Richtung Erde. Mit geheimnisvolles Objekt meinen sie den dunklen Jupiter. Ein Planet von Jupitergröße, der aber ganz weit weg ist. Also wenn der näher kommt, da passiert nicht viel. Aber der führt dazu, dass hier Erdbeben sind. Ach so. Zwar ist jetzt ein bisschen das Problem, dass schon der echte Jupiter keine großen Gezeitenwirkungen mehr hierhin ausübt auf die Erde und dass der dunkle Jupiter noch viel weiter weg sein soll. Eher so in Pluto-Bereichen. Aber okay, Mathe ist halt nicht deren Stärke. Und wenn man diesen Artikel dann gelesen hat, blättert man eine Seite weiter und dann geht's mit dem WikiLeaks-Artikel weiter. Okay. Das ist so ein umklammernder Artikel. Um den dunklen Jupiter. Das ist vielleicht richtig. So eine Art Rahmengeschichte, Rahmenhandlung für den dunklen richtig. Jupiter. Ich möchte vor allem auch mal anmerken, dass ich glaube, dass dieser WikiLeaks-Artikel auch Teil der Verschwörung ist. Das könnte natürlich sein. Es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass es so ist, weil doch eigentlich sehr viel darüber geschrieben wird, dass Assange eigentlich so ein netter Kerl ist und dass er das bestimmt machen will. Ja. Und wenn die so das positiv darstellen, dann kann das eigentlich nur von der Weltregierung sein. Ja. Weil die wollen ja, dass man das dann aufnimmt und das schluckt. Ja. Aber ich finde, der ist ein netter. Dinos. Ja. Also ich hätte ihn gern als Schwiegersohn. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auch nicht irgendwie Teil der Verschwörung bin. Ja. Naja, wir sind ja gekauft. Das können wir nicht rausfinden, bis wir den Kopf rasieren und gucken, ob du einen Strichcode auf dem Kopf hast. Genau. Morgen machen wir das. Ja, ansonsten Wasserbelebung unter der Rubrik Physik. Da möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter zu auslassen. Das haben wir schon genug gemacht. Ja. Wichtig ist wieder die Verwirbelung und es werden dann Beispiele gezeigt. Zum Beispiel die Hörner des großen Kudu waren ein Vorbild für gewendelte Rohrleitungen. Also ein großer Kudu ist so eine Art Geißbock mit so kringligen Hörnern. Ja, die kenne ich. Und die Natur kennt keine geraden Linien, sagt der Entwickler. Und das als Beispiel ist dann so ein kringeliges Blatt. Mhm. Also alles, was kringelig ist, das macht Belebung. Also wer das glaubt, der soll sich das kaufen, aber wir nicht. Und dann, letztes Mal hatten wir einen Artikel über die Rolle der Freimaurer. Und wir haben ja gemerkt, das sind eher so Möchtegerns. Aber jetzt kommt's richtig hart, nämlich die Rolle der Illuminaten in der Weltpolitik. Sensationelle Hintergrundinformationen. Und ich möchte jetzt nur eine von diesen Hintergrundinformationen nennen, aber die ist wirklich sensationell. Michael Jackson soll am 25.06.2009 zum Schweigen gebracht worden sein, weil er mit seiner geplanten Konzerttournee von Juli 2009 bis März 2010 den streng geheimen Interessen der einflussreichen politischen und wirtschaftlichen Kreise aus den USA und Westeuropa ernsthaft drohte. So fand keines der Konzerte statt, da er nur 18 Tage vor Beginn der Shows in Los Angeles starb. Also die Illuminaten haben Michael Jackson umgebracht. Gerade nochmal rechtzeitig. Also wenn er nicht so früh davor, so kurz davor gestorben wäre, wären es wahrscheinlich nicht die Illuminaten gewesen. Nee. Aber so, das war klar, weil also er mit seiner Show den streng geheimen Wirtschaftsinteressen Das kann ich mir gut vorstellen. Warum haben die ja nicht Udo Schaden Lindenberg wollen. Umgebracht, bevor in hier in Ostberlin aufgetreten ist? Bevor sein Musiker kam. Ja, nee. Ja, jetzt ist es zu spät. Oder David Hasselhoff. David Hasselhoff ist auch ein Illuminat selbst. Ach so. Der macht es nur praktisch anders. Das ist so eine Counterverschwörung. Die Gegenverschwörung. Ja. Naja, hinterm Horizont geht's weiter. Ja. Aber also diese Illuminaten, das sind schon eine ganz andere Stufe als die Freimaurer. Mhm. Also wenn einer von euch in irgendeinen Club eintreten will, dann würde ich auch empfehlen Illuminaten. Ja, ja, da kann man wenigstens was erreichen. Ja. Und es gibt auch sehr gute Buchbesprechungen und eine davon, die geht uns auch persönlich ans Herz, denke ich, weil wir haben immer das Problem, wir wollen natürlich Leute finden, die uns auch hören wollen. Und wie macht man das? Und dafür gibt es das Buch Zielgruppen finden und gewinnen. Und in diesem Buch hilft uns Zielgruppenspezialist Florian Allgeier als kompetenter Guide durch den Konsumentendschungel. So einfach war der Weg zur eigenen Zielgruppe noch nie. Der Allgeier war doch in der letzten Folge. Das war doch der die Horoskope verbessert. Ja, das hat, ist aber ein separater Alger. Ja. Der schreibt sich anders. Ah, okay. Der eine schreibt sich Geier wie der Vogel. Der andere mit Y. Der andere Geier wie der Schwule. Okay. Du weißt doch, dass die Schreibung egal ist. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ebenfalls gibt es das Buch Future Shopping, aber dazu werden wir jetzt nichts weiter sagen. Ja. Ja. Ich wollte als Schulbub wollte ich auch immer eine eigene Zielgruppe haben, aber ich durfte nicht. Naja. Ja. Also meine Eltern haben mir auch keine eigene Zielgruppe erlaubt früher. Es sei denn, sie war aus Holz. Bio-Zielgruppe. Ja. Jedes Kind hat eine eigene Zielgruppe. Richtig, von Nintendo. Ja. Also wir freuen uns, dass das Magazin wieder so gut ist und Magazin 2000 Plus weiter so. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich wird es euch nicht mehr geben 2011 wegen Weltuntergang, ja. Zusammenbruch. Aber und rumeiern von Euro. Rumeiern, der trudelt auch immer. Ganz doofen Aktienkurs. Wir werden uns doch ordentlich auf die Zunge beißen, wenn das einzige Magazin ist, das es noch gibt. Könnte sein. Ja. Genau. Das war's von diesem Magazin. Sehr gut. Dann habe ich noch mal wieder Träume mitgebracht. Zwar habe ich also zuerst einen kurzen Traum, den müssen wir nicht deuten, da ist nicht viel zu deuten, aber ich wollte ihn mal vorlesen, weil der in einer wunderschönen Sprache geschrieben ist und inhaltlich was zu bieten hat. Okay. Also, hab gestern geträumt, ich und mein 2 Jahre älterer Bruder wären in einem KA, wie das so heißt, so eine Art Splinter Cell Computerspiel. Nur für 2 Personen halt. Ja, also Splinter Cell. Ja. Was ich mich noch erinnern kann, schwangen wir uns wie Indiana Jones mit Hilfe eines Seils von Haus zu Haus. Ja. Er lief vor mir, ich ihm nach und so meisterten wir gewisse, in Anführungsstrichen, Missionen. Was soll das bedeuten? PS, mein Bruder ist Oberzocker in Counterspiel und ich habe seit 1 Jahr nicht mehr Computer gespielt. Counterspiel. Ja. Das kann man nicht interpretieren. Muss man auch nicht. Das ist auch sowas von uninteressant, dieser Traum. Ja. So Träume habe ich dauernd. Ja. Ich weiß auch, woher die kommen. Ist dein Bruder deine Counterspieler? War mal. Ja. Weg davon. Gut, wollt ihr den echten Traum hören? Ja. Den es heute zu deuten gibt? Ja. Okay. Also es ist von einer Person, die ich denke aus Bayern kommt, weil sie schreibt sehr bayerisch. Also er schreibt zum Beispiel in der Einleitung, hatte heute diesen seltsamen Traum. Waren zwar mehrere, aber an das erinnere ich mich am stärksten. Ach so. Beweis. Okay. Zuerst, dass ich mit meinem Sohn ein paar Mal Aufzug fahre und beim zweiten oder dritten Mal so runter ist, der so schnell, dass man dachte, er stürzt ab. Er schreit und ich halte ihn fest. Dann träumte ich von einer Art asiatischen Brunnen. Also er macht auch... Eine kurze Zwischeninformation. Er mag, glaube ich, keine E's, weil er schreibt im asiatischen ohne ein E. Drin. Okay, eine Art asiatischen Brunnen. Da saß eine Figur drauf, eine Art Shiva, mit einem Hut bzw. Frisur wie Buddha, nur länger. Hä? Die sprach in einer total fremden Sprache mit mir, die ich aber verstand, und im Traum hatte ich noch einen Untertitel dazu. Ah, praktisch. Auf meine Frage, ob sie rückwärts spreche, sagte sie ja, auch sei es rückwärts. Ja, auch sei es rückwärts und kantonesisch oder so gemischt, damit es kein anderer verstehe. Rückwärts und kantonesisch gemischt. Ja. Ich fragte sie was in puncto Liebe, weiß nimmerm genau, was ich fragte, aber ob ich de wahre Liebe find. Oder so. Sie fragte, ob ich's wissen wolle, ich sagte ja bitte und ich bekam ein Ja zur Antwort. Als nächstes träumte ich, ich war in einem Stiegenhaus, da kamen so lauter so Ninjas in schwarzen Anzügen. Yeah. Nice. Der Arne wollte Geld und ich sagte, nein, er kriegt nix, da ich auch nix habe. Er ließ mich in Ruhe. Dann kam eine Frau, die sagte, er solle mich abstechen, wenn ich nix habe. Drückte ihm einen spitzen holzpflogartigen Gegenstand in der Hand. Ich lief davon. Sie holte mich ein, da er nichts tat, nahm sie seine Hände und ging auf mich los. Ich konnte mit aller Kraft den Pflog abwehren. Als sie ihn losließ, nahm ich seine Hände und beim zweiten Versuch konnten wir seine Mutter erstechen. Seine Mutter? Die war da. Oh. Sie, das ist ein guter Traum. Sie fiel zu Boden und wir auch. Ich hatte den Eindruck, er war auch etwas verletzt. Dann sah ich sein Gesicht und schien ihn wohl zu kennen. Seine Mutter sagte noch schwer keuchend zu ihm, du liebst sie, oder? Und er antwortete, ja. Dann redeten wir miteinander und er zog einen Ring aus der Tasche, hielt ihn hoch und steckte ihn mir an. Und wir waren verlobt. Hä? Also dann bin ich ja aufgefallen. Wer mit wem verlobt? Ja, also sie mit dem Ninja, glaube ich, oder? Ja, also mit dem Muttersöhnchen / Ninja. Also ich dachte gerade beim zweiten Teil, dass das so, ja... Er hat über einen Freund eine Frau kennengelernt und die wollte in sein Herz eindringen, halt mit diesem Pflock, aber die Mutter war noch im Weg. Und die musste aber die Mutter war, die Mutter war gegen diese, die war gegen diese Verbindung zwischen Ninja und anderer Mutter. Ninja ja. Und Pirat. Also das, aber das wurde ja am Ende dann über den Haufen geworfen, als sie den Ninja dann genommen hat. Oder war das das? Vielleicht ist das einfach das Zeichen, dass sie halt, weil die das ja zusammen machen, ja, also, sie muss sich halt mit ihrem Auserwählten zusammen gegen seine Mutter zur Wehr setzen. Und man sieht ja auch, die Mutter hat das ja am Ende eingesehen sozusagen. Ja. Sie wollte ja nur nicht, dass diese Beziehung zusammenkommt, weil sie dachte, dass es keine echte Liebe ist. Aber als sie dann gemerkt hat, dass er sogar bereit ist, seine eigene Mutter zu pflocken, dann merkt sie, also merkt die Ninjas das drücken ja irgendwie das Geheimnisvolle aus. Sie operieren ja im Schatten. Und das ja. Das ist genau wie dieser Traum. Ja. Ja, und der erste Teil weiß ich nicht. Ja, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Das war langweilig. Das ist so, das träumt man immer sowas. Mhm. Oder mit der Shiva. Ja. Das war so, am Abend vorher Twin Peaks geschaut. Shiva mit langen Haaren, so wie Buddha, nur länger. Ja. Mhm. Mit so einer Frisur wie Buddha. Also so kleine Spiralen auf dem Kopf. So kleine Punkte, so Cornrows. Nein. Ich glaube, daraus können wir nicht viel machen. Nee. Das ist einfach, Auswahl, ist ja auch eindeutig. Also. Das Ende ist ja klar. Ja. Das Ende ist klar und der Anfang ist auch schwer geschrieben, das muss man sagen. Ja. Ja, aber du hast sehr gut vorgelesen. Ich habe es versucht. Aber am Ende siegt die Liebe. Ja. Ja. Auch ein schöner. Das ist schön, Ende. So ein Traum im Gegensatz zu 2011 zu sehen, wo im Traum wenigstens siegt die Liebe. Ja. Ja. Ja gut, und das war's von den Träumen für heute. Ja, sehr schön. Ja. Und, als Rausschmeißer, was gibt's da? Genau, heute das ist ja unsere Mini-Folge und das ist ja unsere Anything-Goes-Variante. Ja. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir haben nämlich ein heiliges Buch erstanden. Mhm. Nämlich das Buch, Henning, wie heißt es? Das heißt Saure, starke Dino-Witze. Von wem? Von, oh mein... Ich hau mich schon weg. Stefan F. Ossiel. Das ist schon jetzt sehr lustig. Aber er ist ein Herausgeber, also die Witze sind von den Dinos selber. ein Dino-Buch, das nach Jurassic Park rausgekommen ist. Knapp dann. Geradezu Jurassic Park. Auf der Welle Jurassic Park, deswegen auch der wertige Umschlag. Das ist genau umgekehrt gelaufen. Jurassic Park ist auf der Welle der saure, starken Dino-Witze-Buches also, geschwommen. Wenn ich mich jetzt recht an Jurassic Park erinnere, dann ist das Cover auch auf jeden Fall angelehnt an Jurassic Park. Auf dem Filmposter von Jurassic Park war ja auch ein Dino mit Cappy auf dem Skateboard und Ghetto Blaster. Ja, drauf. Also mehr 90er als dieses Cover, das geht gar nicht. Ja, grün und lila als Hauptfarben ist auf jeden Fall 90er. Das ist Parker Lewis pur. Wie bei Windows XP. Also auf jeden Fall 5 D-Mark auf Amazon. Oder also umgerechnet 36 Cent. Ja, das ist wirklich das, was 5 Mark heute wert sind. Ja. Das muss man sich mal vor Augen halten. 5 Mark. Das war mal 10 Mark. Das war mal 10 Reichsmark. Das sind jetzt das mal 1 Milliarde. 2 Engelgeld 50. Ja. Ja. Ja. Weil Engel ist eine stabile Währung. Ja. Gut. Also heute setzen wir mal die Meditation zugunsten von Dino-Witzen aus. Richtig. Ich glaube, da wird es nicht viel Protest geben. Mal schauen. Also ich denke, die Meditation ist nicht komplett abgeschrieben. Die kommt vielleicht nochmal wieder. Aber heute gibt es Dino-Witze. Ja. Genau. Galore. Also jeder darf auf jeden Fall schon mal einen Witz. Genau, oder? Also jeder, wir machen es jetzt per Zufallsprinzip, jeder einen Dino-Witz. Also ja. Wie bei AstroTV mit dem Stopp. Okay, also ich fange mal an zu blättern und dann sagt ihr Stopp und ich lese einen Witz vor. Dino-Quiz-Frage. Warum hatte der Brontosaurus einen so langen Hals? Weil er hoffte, so die Sintflut zu überstehen. Leider stieg das Wasser aber noch höher. Das ist doch überhaupt nicht lustig. Also, oh, scheiße. Also aber du musst doch wenigstens noch die Chance lassen, die Frage zu sagen. Tut mir leid, tut mir leid. Also man muss sagen, diese Dino-Witze, die sind auf so unendlich vielen Ebenen nicht lustig. Also wirklich, die schaffen es wirklich. Da ist nicht nur das, was so die ungebildeten Leute merken, ist nicht lustig, sondern auch die ganzen Feinheiten sind alle nicht lustig. Ja. Das Gute ist, ich habe vorhin denselben Witz auch gelesen, dachte ich, bis du die Antwort vorgelesen hast. Weil ich habe vorhin gelesen, warum hat der Brontosaurus so einen langen Hals? Es gibt auch 3. Der Kopf so weit oben ist. Weil die Höhenluft gesünder ist. Oh, der ist der schlechteste. Badabumtisch. Ja. So, okay, dann bist du jetzt dran. Ah, ich darf jetzt auch. Ich sag aber selber Stopp. Ich blätter einfach. So. Und ich werde folgenden Witz vorlesen. 2 Uhrzeitfliegen fahren mit dem Motorrad. Plötzlich setzt die eine ihre Sonnenbrille auf. Warum machst du das denn? Fragt die andere. Ich will nicht Motorradfahrer ins Auge fliegen. Nein, ja, meinst du, ich will erstmal ein Dinosaurier ins Auge fliegen? Was für eine verrückte Welt. Die sind vor allem aber sehr dinosaurier-spezifisch. Das sind regulär schlechte Witze und die Wörter sind ersetzt durch Dinosaurier. Richtig. Also ich denke, wir müssen auch dringend einen Dinosaurier-Cast machen. Ja. Dann können wir, nachdem wir den Podcast über Hundefilme gemacht haben. Genau. Also neue Podcast-Ideen immer an uns schicken. Ja. Wir wollen, also ich wäre echt dafür, einen über Hundefilme zu machen. Haben genug. Ja. Und Schlagsahnen-Podcast. Podcast und auch noch. Richtig. Sprühsahne. Ausgekostet. Ja. Stopp. Danke. Ich lese mal den mit Bild vor, damit ihr den nicht versteht. Ja. Nein, ich mache die andere Seite. Stefan darf zum ersten Mal ins Kino. Natürlich in Jurassic Park. Ah. Nun kommt er zum 5. Mal an die Kinokasse und kauft eine Eintrittskarte. Du hast doch schon 4 Karten gekauft, sagt die Kassiererin. Ja, meint Stefan. Aber am Eingang steht einer und reißt sie mir immer wieder durch. Sehr dino-spezifisch. Aus Jurassic Park. Dass der Dinosaurier bezog nur durch die Erwähnung des Namens. Da hätte Jackal noch stehen, aber auch Stefan ist ein Dinosaurier. Das war für die Sache, ja. Das hatte ja Hagen gemeint, dass es ein guter Twist wäre für jedes Buch, wenn einfach am Ende steht, alle Charaktere in diesem Buch waren Tiere die ganze Zeit. Ja, also wir sind bei 80 in 80 Tagen um die Welt. Echt? Ja, der letzte Satz ist ein Löwe. Die ganze Zeit. Und es passt. Ja. Also, dann will ich auch einen Stopp geben, oder? Nee, ich habe schon selber gestoppt. Ich mach wieder eine Dino-Quiz-Frage. Okay. Was kann man zu einem Velociraptor sagen, der in seinem linken Ohr eine Kokosnuss und in seinem rechten Ohr ein Bündel Petersilie stecken hat? Ich weiß es nicht. Antwort, man kann sagen, was man will, er hört es doch nicht. Das war klar. Okay. Wollen wir noch eine Runde Dino-Witze machen oder sollen wir es beenden? Die Dino-Witze müssen wir für spätere Zeiten. Ja. Für saure Gurkenzeit. Also, sonst noch Dino-Tipps. Sauri, der kleine Dinosaurier, erhältlich als Hörspiel oder als Fernsehspiel der Dinosaurier-Box. Also, ich muss jetzt nochmal einen kleinen Off-Topic-Rant hier starten. Liebe aber nichts gegen Sauri. Ich Hersteller das sehr von Dinosaurier-DVD-Boxen. Wenn ihr eine DVD-Box macht, wo vorne ein Tyrannosaurus Rex in Metall gegossen ist, Ja. Und drauf steht 8 Filme, dann sollten auf zwei DVDs. Auf zwei DVDs. Dann sollten nichts 2 Filme davon sein. Sauri, der kleine Saurier, wo jemand ein Buch, ein Bilderbuch vorliest und es filmt beim Vorlesen. Ja. Danke, das war's. Ja. Und es sollte nicht auf einer DVD zu sehen sein, 2 Folgen von Sauri, der kleine Dinosaurier und der Film Dinosaur Island. Dinosaur Island. Softporno. Der beginnt mit nackten Frauen und dann auch so weitergeht. Ja, freut sich jedes Kind. Und hier noch ein dritter Kritikpunkt an der Zusammenstellung dieser DVD. Wenn ihr schon Sauri der Saurier macht, dann macht doch nicht Sauri der Saurier, wo erst die letzte Folge kommt, da die vorletzte, da die vorvorletzte, immer so weiter von allen 8 Folgen. Und dann die erste Folge, die Story hat, Sauri hat keine Freunde und der dichtet sein Gedicht. Ich bin ein kleiner Saurier und werde immer traurier. Ich habe seit vielen Stunden keinen einzigen Freund gefunden. Will denn von den vielen keiner mit mir spiele? Ja wie bei Memento ist das. Ja, ja, stimmt. Das ist ein bisschen wie bei Memento. Aber Spoiler Alert, er findet Freunde, nämlich Flatty, den Flugsaurier. Ja, und Baumi, der Baum. Oder? Und dann geht es wieder zu Labyrinthodontia, der Hexe. Stimmt, die heißt Labyrinthodontia. Was heißt das denn? Irrigatenähnliche Zähne, oder? Ich habe Labyrinthodontose. Und die Gutes auch, es gibt doch so T-Rexe. Wie heißt der? Tyros, die Schreckensklaue und Siggi, sein kleiner Sohn. Siggi? Ja, ich glaube, ja. Der heißt Siggi. Okay. Ich kenne das nur, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe die Hörspiele gehört und die mag ich gerne. Weil die haben diverse Stimmen aus 3 Fragezeichen. Ja. Peter ist Lady der Flugsaurier. Und wer ist Justus Jonas? Er ist nicht dabei. Ah, okay. Ich hole Oliver Rohrbeck. Also ich konnte früher Sauri nicht hören, das war mir zu gruselig als Kind. Ja, wir auch. Genau wie auch die Schlümpfe. Gut, ich glaube, das war genug für unseren... aus der Kinderstube. Ja, für unseren Esoterik-Podcast. Ja. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Kabanossi. Im saurisch-starken Podcast. Im saurisch-starken Podcast, Moralpathologie. Und ich sage, auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Dimension.